das Rednerpult zwinkern und zittern die gesamten Leute von der kleinen Werten. Meine erste Laborfahrt war eine dass die Wohnung, die mir zur Verfügung gestellt worden war, waren genug da, um das anzunehmen. Und ich bin täglich hunderte Affen aus dem Schloss der Wald in den Schlaf und in den Krabbel kamen, um dort zu sterben, und dass ich sie einbaute. Und dass sie, weil sie eigentlich gar nicht tödlich waren, wieder aus dem Wohnzimmer wollten. Banal, belanglos und trotzdem stark. So soll eine Rede sein. 2 Jahre also. Januar, Februar geflogen, Stress dann auch, schon Dezember, November, bis Winter, das sind 2 Jahre gespielt. Der Film ist da und hatte ein bisschen schäbiger als in der Stadt. Ich habe nicht die gewünschte Startbürgerschaft, meine Haare hat dann chaotisch herum, wie immer, vom Sixpack bin ich weiter entfernt als meine Figur. In den letzten Wochen habe ich einen Theaterstück und ein weiteres Buch fertig geschrieben und habe einen Preis gewonnen, großartig, aber zeitaufwendig ist. Dadurch ist mein Leben umgekehrt und verbessert. Und da ich im Fernsehen war, haben mir alle Menschen, die mich jemals irgendwo begegnet, immer Mails geschrieben. Die meisten waren nett und gratuliert, manche haben geschrieben, sie sind Wunder. Sie wollten wissen, wie das passiert ist. Und haben mir eine Voicemail mit einem Knurren geschickt. Hunderte Interviews und Veränderungen später blick ich auf und habe nur noch 2 Wochen zu bedeuten. 14 Tage. Und es ist zu spät für eine Abfahrt. Riesenfrage. Wie heißt letzte Buch, das Ballen natürlich geschrieben hat? Mira, ein netter Band über den Spaß. Pizzi-Buch, ein Meisterwerk, ich bin super. So ist es dann. Niemand weiß, was da ist. Top 3 Fragen. Besitzer meiner Weibchen, die weiß nicht, was schauen will. Bitte meine Kinder sehr auf Tester und warte auf Inspiration. Ich schreibe den Verfassern los. Ich steige auf Tester. Wie denn für mich? Meine Grundschullehrerin, Dr. Michelitz, hat uns schon in der ersten Klasse verboten zu schreiben, wir nicht wüssten zu schreiben. Sie hielt die kräftige Resignation von 7-Jährigen mit auf. Eine halbe Stunde lang vor der ganzen Klasse angetreten, in der ich es für diese Verfahrige häufig machte, so sterben. Genauso unangenehm und ich weiß zu behaupten, dass das Kind in einer bunten Kutsche in der Winter in einer Reise kam. Und auch einmal, 35 Jahre später, tippe ich hier, was ich auf keinen Fall darf. Tipp, tipp, tipp. Es entstehen unfassbar schlechte Tipps, aber ich in allem geht es nicht auf. Zweite Frage. Wie willst du das schaffen, Vater Markus? Deine Angst ist nicht genug. 13 Tage in Folge sitzt sie am Computer mit der Ambition, die beste Deutschvorlesung aller Zeiten zu schreiben, schreibt immer das Gleiche nieder und löscht es. Genau hinunter in verschiedenen Schriftarten. Das ist so sinnlos. Sie fürchtet sich vor Wort. Diese Deutschvorlesung. Wie soll sie eine Poetikvorlesung schreiben, wenn sie nicht einmal weiß, was eine Poetikvorlesung ist? Ach, du schlechte, falsche, verlogene. Natürlich kannst du keine solche Vorlesung schreiben. Kein Wunder, dass gesagt wird, deine Romane wird nicht die tiefe Ästhetik. Du hast kein Wissen über irgendetwas. Dein Talent ist studios, angelegt. Du hast keine Begabung. Der Aufruf selbst anzulegen, Tag zu Tag. Du weißt, die Superheldinnen sind nicht so gut. Sie werden immer nicht so gut bleiben. Auch wenn ich abgeschrieben die verschissene Zeit geht her, nehme ich eure eine Antwort. Also sitzt du da vor der Tastatur, im Ortakel und guckst auf den Boden, wie ich weiß, dass du denkst, Vater. Dass du nichts dafür kannst, weil Deutsch nicht deine Erbsprache ist. Dass du aus keiner intellektuellen bürgerlichen Familie kommst. Dass du arm warst, und dich alle gepasst haben, dass ein Buch zu schreiben dein einziger Ausweg war und du dann das Niedernigkeit werden dich alle akzeptieren. Du bist ein Zweifelsfabi, eine Verräterin deiner eigenen Seele. Du bist eine Lügnerin, das ist der wahre Charakter. Es wäre besser, wenn du aufhörst. Es wäre besser, du würdest dich darauf konzentrieren, deine idiotische Seele in Ordnung zu bringen, bevor du dich nicht kannst entscheiden. Bevor alles aus. Hey, zumindest bist du lustig, wenn auch nicht klar. Die 2-2 Schule genauso an. Jeder Verwehr ist bekanntlich wackelig in der Einzelheiten, vielleicht jedoch an. Schließlich richtig sie den Spiegel und sieht so, das ist ein großes Jetzt. Ich habe nämlich neue Linie erwartet. Die wenigen Fans wollen meine Autogramme haben und ich werde es zweimal auf Ablaufen. Dabei habe ich nur die wenigen Minuten gehabt. Ich höre dann du nicht, denn Infos und dann Dinge aus Anfang des Buches mit der Menschenstellerischen Ambitionen und vielen Baumfragen dazwischen. Diese genügsstimmigen Größe und Fragenwürdigkeit sind die Wellen, die mich immer durch das eigene Leben tragen. Abwägen dann auch mit einem Kommunikat, aber ständig wach. So, das gibt genug Momente, wo ich glaube und überhaupt etwas passieren, aber nie vergesse, was ein künftiges Leben eigentlich ist. Das zweite ist sicher, weil sich die Texte von selbst weiterentwickeln. Es ist zu spät abgegangen. Eine einzige Chance ist eine verrückte, eine unordentliche Vorlesung. Die deutsche Vorlesung kommt in die Schwarze. Die deutsche Vorlesung kommt in eine Kutsche und ich bin das Kind in der Kutsche. Die deutsche Vorlesung kommt in eine Kutsche, die deutsche Vorlesung ist eine Kutsche aus sich selbst. Unglaublich, diese Seite zu sehen. Auch nicht schreiben. Nie hat jemand so locker mitgelegt und so schnell. 60.000 Halbtage. Alle zusammen sind wohl auf. Und nicht nur sie, sondern alle, die sich in den Seiten gegangen und ich schreibe nicht wiederkommen. Aber er ist nicht bedrohlich genug als eine Person, die immer noch kein Geld kann, sondern nicht in einem Vorteil. In meinem Hinterkopf urteilen ein Paar, meine tote Großmutter, der Liebesmann ist, die einmal eine Schöpfe gestohlen und nach dem Geburtstag wieder liegt. Meine Mutter, die mindert das Nächste im Ausland kurz anfangen, macht sie an, dass sie sich nicht hin. Dafür werden sie selbstlich gestorben, niemandem angefangen ist in den Arzt gerichtet, er hat sich und das nicht völlig gemacht. Und zufällig vorbeigekommen, auf dem Weg in den anderen Hirn, braucht die Augen auf meinen Papa und seine Nase, dann sieht sie sich aus dem Ausflug, der zu sportlich ist für den Stichens zu erkennen. So wäre Martin, der umgehen ließ, und das mit einem Privat des jugoslawischen Regierungen als Weltkrieger, Ivo Andrich, aus dem Buch der Zitate von Ivo Andrich zu bringen. Diese Menschen sind unglücklich. Sie alle sind enttäuscht und schön. Aber ich bin das gewohnt. Aha. Das macht mich verrückt und unverwendbar. Niemand will so hart über mich hören, wie ich selbst werde. Weil ich lache verrückt, ist auf dem ich stehe. Ich weiß sofort, wie hinter das Menschen in meiner Aufklärung nicht steht. Ich bin Baden-Marx und habe 27 Jahre Zeit dabei. Einer meiner ersten Sohn ist Erich Schlag. Und zwar gute und unbedingte Version seines Kritikers und Friedrich Schlag. Ich habe Folgen bei mir und Blut bekommen. Liebe Tischler, manche sind nicht von meinen Erstfragen. Aber ich kenne mich, weil ich Verwirrungen gelesen habe. Manche kennen mich, aber sie verstehen mich überhaupt nicht. Manche kennen mich von damals, als ich dritten gearbeitet habe und ein Verlobung über einen Erwachsenenleger gelehrt habe. Manche sind mich auch nicht verwirrend und verwirrt. Manche kennen mich als Kämmerin der Fremdsprache und zwar kenne ich viele von dort, hier in der Früh auf dem Boden hier unten, wann war ich in der Früh? Man kann mich in der Geburtstag ausbilden, als ich dachte, dass ich darf mich nicht einsetzen. Dass mich nicht daran gehindert hat, zu sein. Manche kennen mich aus Deutschland, durch die Erdbeben und die Jahrzehnte verbracht haben. Jetzt schreibe ich die Tötungsverlösung, beziehungsweise jetzt halte ich diese Tötungsverlösung und sie zackelt mich fertig. Sie versucht wegzulaufen. Sie ist wie ich. Nicht wie sie sein will. Sie ist hässlich und klein und ständig versuchen mir die Dinge abzuwarten. Im Voraus habe ich viel gesprochen, wenn man das für die Kultur bekommt. Man braucht Ankündigungstexte, bevor man etwas geschrieben hat. Ich habe gesprochen über Stehlen, Stimmen, Spielen zu reden. Ich habe gesagt, dass ich erzählen werde, warum sicher nicht so wie ich. Na, es tut mir leid, dass die Städte in den Anlagen das ist das zu kompliziert nicht rausgeschmeißen, die können mich auch nicht verstehen. Ich schulde niemanden. Das ist mein Problem. Im Namen des Vorrats der Jugendlichen, im Namen der städtlichen Schiedsstelle von Kunden und Zitierung weiter.